Willkommen bei Händler TV, meine Damen und Herren. Mein Name ist Frank TOP mit der Meinung zum heutigen Samstag. Ich werde mehrere Themen gesellschaftskritisch unter die Lupe fassen und sie damit bekanntlich machen. Also, es geht hier um vielerlei Sachen, die man ansprechen sollte. Das ist zum einen der Grün-Wahnsinn oder grün-ökologischer Wahnsinn oder Greenwashing und Ökofaschismus. Auf der anderen Seite die immanente Systemkrise, die wir uns vorstellen können in der Richtung, dass der Kapitalismus an seine Grenzen stößt, in der Weise, dass er die Umwelt zerstört. Also das ist vielleicht auch sinngerecht ein Faktum, dass die Umwelt dabei in Mitleidenschaft gezogen wird, so gesehen, durch den menschengemachten oder besser gesagt nicht zu leugnenbaren Erderwärmung durch Treibhausemissionsgase. Ja, Sie müssen bedenken, wir befinden uns jetzt in einer Phase eines national geprägten Industrialisierungsprozess oder in einer Phase einer neuen Industrialisierung. Man bezeichnet die jetzt hier als irgendwie einer fünften Revolution oder vierten Revolution. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welche Abstufungen da sich da stattfinden. Also die erste ist die Agrarrevolution oder vorzeitlich auch sinngemäß Übergang zu einer maschinisierten Landwirtschaft. Das ist wahrscheinlich die zweite Phase der Agrarrevolution. Danach kam die zweite oder dritte Phase, so gesehen, der Industrialisierung seit 1840 und in den späteren Jahren mehrheitlich gesehen in Manchester ausgehend und da auch von dem ausgehend auch die Maschinisierung der Webstühle in Deutschland und anderswo. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass die Anreize da aus Russland kamen, was man nicht so gut kennt. Da der Übergang zu einer sehr starken Industrie auch daran erkennbar zu messen gewesen wäre, dass Russland den Zweiten Weltkrieg anhand sehr großer Rüstungsindustrialisierung auch gewonnen hat gegen das nazifaschistische Deutschland. Mithilfe der USA flankierend, aber erst spät eingreifend. Ja, da muss man ehrlich hier differenziert es so sehen, dass wir jetzt uns in einer Phase der nächsten schwunghaften Phase der Industrialisierung befinden, der technischen Digitalisierung. Und diese Abläufe der Industrialisierung laufen immer noch vonstatten. Wir haben es hier mit vielerlei Akteuren und insgemein mit vielerlei Meinungen und vielerlei Interessen zu tun. Wir müssen jetzt das System nicht grundlegend in Frage stellen. Ich muss dabei rückgreifend erwähnen, dass ich jetzt ein Buch von Kohei Saito lese und das Buch heißt Systemsturz. Worin, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen, aber worin ich Tendenzen sehe, sich wieder den Kommunismus hinzuwenden oder Bezüge zu Karl Marx zu finden. Auch wenn man Bücher wie Thomas Piketty schreibt, die über den Kapitalismus im 20. oder 21. Jahrhundert sprechen, dann muss man ehrlich sagen, das sind Schlagwörter zum Bücherverkaufen von Thomas Piketty, weil da es sich sehr viele Informationen ergeben, die irgendwie, naja, nicht so richtig zusammenpassen. Bei Piketty muss ich sagen, ist das so, dass er sagt, dass die Nationalhaushalte weniger Geld haben als die Privathaushalte. Das kann insgesamt nicht stimmen. Der Staat hat mehr Geld als der Privatmann. Selbst wenn man alles devisenhalber zusammennimmt. Man muss aber bedenken, es ist auch Geld im Umlauf. Man kann nicht sagen, dass der Staat das Geld verfügt, dass das auch kein Steuergeld ist, sondern auch kein Privatgeld mehr, sondern einfach nur im Umlauf ist. Das ist hier das reine BIP, aber welche Summen befinden sich außerhalb dieses Spektrums, was man noch nicht hinreichend erfasst hat? Ja, das ist auch so eine Sache. So, jetzt greife man wieder der Kritik unter, dass wir das Klima schützen müssen. Wenn wir an einen Punkt kommen, an einen Punkt, wo es kein wieder zurückkommen, gibt ein Point of No Return, einen Kipppunkt, von wo aus sich die Umwelt in einem solchen Maße einem Effekt aussetzt, dass die Folgen unumkehrbar sind. Aber das Klima, die Klimaveränderungen sind vielleicht vom Menschen verursacht, aber Klima gab es schon immer. Und das Klima hat sich verändert seit den Aufzeichnungen. Das ist eine Tendenz und auch wahrscheinlich eine richtige, dass es durch Treibhausemissionsgasentweichungen zu einer Steigerung führt. Aber ich muss ehrlich sagen, was haben wir Positives davon, außer jetzt das Wirtschaftswachstum durch die Treibhausemissionsgase oder beziehungsweise der Kupplungseffekt von Emissionsgasausstößen und der Wirtschaftsentwicklung. Wenn man folgend hier dem Buch von Kohei Saito liest und argumentiert, dass er den Nobelpreisträger William D. Nordhaus anführt, der wiederum besagte, dass die Kupplungseffekte des Wirtschaftswachstums dazu führen werden, Strategien und Technologien zu entwickeln, die die Klimakrise dann wiederum bekämpfen könnten. Also Nordhaus sprach sich dafür aus, dass das Klima ja auch so schon da war und wir eher auf Wirtschaft setzen sollten, um dann wiederum diese Kupplungseffekte zu reduzieren. Wenn wir aber an diesen Kipppunkt kommen, ist das dann wiederum schwerlich machbar und wir können dann im Effekt dann nichts mehr erreichen, weil dann der wiederum erreichbare Punkt, von wo aus wir wieder agieren könnten, dann nicht mehr eintreten würde. Das heißt, die Entwicklung nehme dann einen fortschreitenden Lauf und diese Technologien wären dann nutzlos. Ja, aber wir müssen sagen, Nordhaus hat sich nicht nur mit der Klimakrise beschäftigt, sondern sprach sich für eine wirtschaftsfreundliche Politik aus. In dem Sinne. Es ist nicht alles Klima, was wir sehen. Und wenn wir diese Probleme, naja, wir müssen mal kurz bedenken, in was für einer Zeit wir leben. Wo leben wir? Das heißt, wir leben in einer Demokratie zum einen. Das heißt, es gibt einen Staat, der für dich einspringen kann, wenn du Probleme hast. Das heißt, dass der Staat dir hilft. Das ist ein Systemgebäude. Das heißt, da sind Menschen noch am Werke. Das sind Zahnräder. Du musst dich verstehen als ein Zahnrad im System. Folgerichtig denkst du, ja, ich kann hier auch nichts mehr bewegen als Einzelner oder ich kann auch nichts mehr schaffen. Was soll meine Stimme mir bringen? Soll ich jetzt auch zum Aktivisten werden oder irgend so einen vergeisterten Müll wie die letzte Generation verzapfen und mich ankleben lassen und als Spinner durchgehen und dann irgendwelche schädlichen Aktionen machen, die irgendwie der Agitation sehr nahe sind und dann irgendwie auch so revolutionsbehaftet sind? Das ist keine echte Revolution, was die da planen, die letzte Generation. Das sind einfach Anstachler, das sind Querulanten. Ich würde da sehr vorsichtig sein und da auch mich kritisch mit den ganzen öko-faschistischen Gedanken gut auseinandersetzen. Da wiederum ein Rückgriff auf Kohei Saito, der anführt, dass Karl Marx in gewissen Dingen richtig lag. Naja, ich muss ehrlich sagen, Karl Marx sagte, die Produktionsmittel dem Proletariat, große der Arbeiterklasse. Er führte aus, dass die Revolution, die auch dann auch stattfand, weil es andere Kommunikationswege gab, dann eher später, in Deutschland auch bei den Matrosenaufständen und hingreifend auch in Russland, da früher in der Oktober- und der Februarrevolution, aber das hatte natürlich nichts mit Marx zu tun so richtig, damit man es versteht, aber das führte zu späteren Revolutionstendenzen, was Marx da geschrieben hat, weil die Kommunikationswege anders waren. Und die Revolution, ja, was schafft eine Revolution außer Umwälzungen? Und wie ich sage, in Deutschland gibt es keine Tendenz zur Revolution außer im Gedankengut in den Köpfen, dass man irgendwelche Richtungen einschlagen sollte, die besser wären. Nun gibt es keinen insgesamten Konsens darüber, nur der Konsens sich nur auf die grüne Sache, diesen Klimafaschismus zu konzentrieren, das ist wahrscheinlich auch deren falsch. Ja, da sollte man bedenken, wo setze ich mich ein? Was kann ich machen als Einzelner für, ja, für mich? Ich muss sagen, für mich, weil du denkst als Einzelner, als Individuum im ersten Sinne an dich selbst. Du musst auch sehen, wo sind die Grenzen des Gutmenschentums? Entweder dir geht's zu gut, welche Leute du hörst, denen es zu gut geht, die dann propagieren, dass es dir zu schlecht geht oder dir es nicht besser geht. Da musst du denken, an welchem Hebel, welches Zahnrad bist du in diesem System? An welchem Punkt drehst du das Zahnrad? Oder in welchem Mechanismus befindest du dich als Zahnrad in dem System? Da musst du dich als Zahnrad dann auch definieren oder auch die Lücke schließen in deiner Entwicklung. Wenn du das nicht begriffen hast, dann heißt das, du hast Zeit verloren. Als Beispiel sage ich dir, sind Leute, die werden Polizisten, es werden Leute Krankenpfleger. Als Polizist erfüllst du einen Nutzen. Du bist aber für dich gesehen ein Netto-Zahlungsempfänger oder ein Idealist. Aber bitte schön, welcher Polizist ist ein Idealist? Warum werden Menschen zu Polizisten? Sie wollen Macht ausüben oder besser gesagt, vielleicht die Bevölkerung schützen, aber das sind die wenigsten, die zu der Polizeihochschule gehen. Mit welchen Ansinnen man zu der Polizei hingeht heutzutage, frage ich mich nach dem moralischen Gedankengut dieser Personen dann ja auch. Es gibt auch normale und vernünftige Polizisten. Jetzt wiederum zu den Krankenpflegern gesagt, wer wird heutzutage Krankenpfleger? Entweder es sind irgendwelche, naja, es sind überwiegend viele Migranten, die dann später dann aussortiert werden. Oder bei Krankenpflegern ist es so, du willst den Menschen helfen, du tust was Gutes, nur du wirst nicht so gut bezahlt, wie du dich erhofft hast dann auch später. Später setzt der Gedankengang, dieser monotone Wahnsinn bei dir ein, dass du irgendwas getan hast, das dir nicht viel genützt hast, du aber vielen geholfen hast, aber im Grunde du nicht gut entlohnt wurdest. So, da kommt es auch jetzt wiederum zu diesen Gefälle, warum ich Polizisten und Altenpfleger sage. Die Polizisten fügen einen Machtvorteil aus. Krankenpfleger sind helfende, systemimmanente Berufe. Ja, bei Krankenpfleger ist das hier moralisch, also von der Perspektive, ein bisschen aussichtslos im späteren Dasein, weil da irgendwie an Lohngrenzen stößt. Aber vielleicht wolltest du schnell ins Arbeitsleben einsteigen, vielleicht wolltest du schnell Geld verdienen, aber das Geld taugte dann am Ende zu nichts. Bei den Polizisten bist du in der Exekutive dann tätig. Das ist wiederum Gewalt. Also per se nach der Gewaltenteilung. Also es gibt Legislative, Judikative und die Exekutive. Wenn du Polizist bist, bist du Teil der Exekutive. Wenn du Richter bist, bist du Teil der Judikative. Wenn du Staatsanwalt bist, bist du Teil der Exekutive und der Judikative. Und als Politiker bist du Teil der Legislative. Und als Bürger üben diese drei Elemente Gewalt über dich aus. Deren Rechte du dann als Rechtsempfänger durch Gesetze genießt. Also ich würde nicht alles abschieben, es gibt Gesetze, alles scheiße und du kannst nichts schaffen. Du musst denken, was bringt mir das Gesetz als Chance oder was bringt mir das Gesetz als Schranke? Da muss man im deutschen Recht ganz gut differenzieren, weil man auch auslegen kann. Man kann in der deutschen Gesetzgebung, Gesetze werden ausgelegt. Nicht jedes Gesetz, muss ich ehrlich sagen, weil es auch Legaldefinitionen gibt und auch feststehende Sachen. Zum Beispiel, du sollst nicht stehlen oder du sollst nicht Ehe brechen, ist ein Strafrechtsbegriff, der. Also Ehebrechen, sage ich dir, Doppelehe ist verboten. Ehebrechen ist kein Moral, ist ein moralisches Delikt. Ist kein Verbrechen und kein Vergehen. Ist ein moralisches Delikt. Also aber Doppelehe ist schon mal jetzt wiederum verboten. Du darfst keine zwei Frauen haben. Gleichzeitig. Ja? Und du sollst nicht stehlen. Das sind Verbote, deren du unterworfen bist. Du hast einen Vorteil, soweit als auch, warum ist Doppel-Ehe, fragst du dich, verboten? Ah, das hat einen Normzweck. Der Normzweck ist, dass das christlich-abendländische Land, in dem wir uns auch befinden, in Deutschland, es verbietet, mehrere Frauen zu haben, aufgrund von zweierlei Sachen. Erstens, das sind die steuerlichen Sachen, die du bedenken musst. denen du dich unterworfen sein würdest, aber es dir keiner sagt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck und Norm gebunden darin, aber ein Teil des Aspektes, aber wahrscheinlich der erste. Der zweite, aber wichtige, der konservative Teil, aber auch Norm, Zweck und Norm ausgelegt, auch richtig, dass man in einer christlich-abendländischen Kultur nur eine Frau lieben sollte und deswegen man auch eine Frau ehelichen kann. Man kann nicht 50 Frauen haben und dann Steuervorteile genießen und dann auch zig Kinder haben. Ja, Kinder sollte man haben, das ist gut. Da sage ich dir, solltest du auch haben. Aber da solltest du bedenken, wie finanziere ich mich, meine Kinder, meine Familie? Wenn du noch keine Familie hast, ist es noch schlimm. Es ist nicht zu spät, mach dir nichts draus. Die meisten Leute, die hier leben, sehen Leute, die sind in irgendeiner Mittelreife so gesehen verfangen. Welche Vorbilder hat man denn heutzutage? Du denkst dir, ja, die Kinder von heute schauen auf wen? Ich weiß nicht, auf wen die schauen. Wer erfüllt eine Vorbildfunktion aus? In Deutschland wird das suggeriert noch ein wenig durch den Fußball. Der Fußball ist so sinnzweckbildend, so gesehen ein Vorbildcharaktermechanismus, wo die Trainer, die sie abwechselnd sich ablösen, da gibt es jetzt schon zumindest keine richtigen Vorbilder mehr im Fußball. Vielleicht Manuel Neuer ist ein guter Torwart, würde ich sagen, er spielt aber gut, oder Thomas Müller, das spielt auch gut. Ist schon ein bisschen ins Alter gekommen, aber spielt noch gut. Oder Toni Kroos spielt noch ein wenig gut. Aber das sind solche Vorbilder. Was taugen die für dich jetzt persönlich? Würdest du dich so motiviert sehen, den gleichen Sport zu ergreifen, so hart zu arbeiten wie die, dass du es schaffst, so zu sein oder anders zu sein? Oder dass du diese Motivations-Entwicklungskurve nimmst und dann wie Manuel Neuer die Paraden absolviert, du in deinem Bereich bist. Das heißt, du musst dein Talent entwickeln. Die Leute wie Manuel Neuer hatten das Talent, haben es entwickelt im Sportbereich. Das heißt, du musst dein Talent finden, egal wo, wenn das nicht in der Schule gefördert worden ist, und das kann wirklich sein, weil du auf Technologien triffst und dann im Arbeitsleben dann auf solche Bereiche triffst, die in der Schule nur gänzlich unvorbereitet warst. Du springst dann ab 18 Jahren, seitdem du rechtsfähig bist und seitdem du quasi im Rechtsverkehr teilnimmst, in eine neue Welt ein. Wenn du deine eigene Wohnung hast, wenn du eine Versicherung abschließen musst oder willst oder kannst. Und dann daneben bist du in den ganzen Politbusiness hier verstrickt. Dann verstrickst du dich in die ganzen Sachen mit diesem System-Scheiß. Was lebe ich in einem System? Systeme, die waren schon immer da. Du bist nur ein Zahnrad in diesem System. Oder du bist der, der die Uhr dreht. Wer dreht denn die Uhr hier in der Welt? Na? Und da kommen wir wieder zu abstrakten Elementen, das Geld. Das Geld bewegt die Welt oder Zeit ist Geld, aber ich muss dir sagen, investier das Geld in deine Zeit. Entweder du erfüllst dich mit dem Geld, was du hast, deine Zeit. Das heißt, du unterhältst dich, du schaust Fernsehen, zahlst GZ-Gebühren oder du betätigst dich, machst Musik und hörst Musik oder kaufst Musik. Das heißt, du kaufst irgendeinen Mehrvorteil von dem Geld für dich. Wenn es dich nicht zufriedener macht, bist du wiederum an einem Problem, das Rolf Tobelli beschreibt als hedonistische Tretmühle. Das heißt, du hast es schon, aber bist immer noch unzufrieden. Du musst dann im Klaren mit dir selbst werden. Du musst auf dich selbst schauen und verstehen, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Das musst du ganz klar abstrakt für dich betrachten. Wenn du das Einfühlungsvermögen nicht inne hast, zu verstehen, was du als so Urdetail in dieser Uhr bist, wenn du das nicht feststellen kannst, dann bist du irgendein kleines Zahnrad. Ein wichtiges, das Funktionieren für die Uhr dann auch ermöglicht. Du fragst dich, naja, das ist alles hier mir zu schwer zu begreifen. Der ganze Polit-Scheiß ist scheiße. Alles das System, ich komme da gar nicht durch. Man kann nicht anfangen. Die anderen sind alle reicher. Ich muss dir sagen, es gibt das Perzentil. Das heißt, der 1% Bereich der Weltbevölkerung, die Superreichen. Ja, die sind es nicht geworden. Die haben es geerbt. Geworden ist da mit Sicherheit nur vielleicht ein oder zwei Personen mit. Naja, womit wohl? Wir fangen mal an bei Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ist ein Betriebswirt. Er ist kein Programmier-Junkie. Er hat irgendwas mit Programmieren studiert. Das ist ein sprichwörtlicher Betriebswirt, der eine Idee geklaut hat, Kapital gesammelt hat und das umgesetzt hat. Und das gar nicht mal so schlecht. Ich will Facebook nicht kritisieren. Das ist eine gute Errungenschaft auch für uns. Wir haben viel davon profitiert. Sonst ohne Facebook könnte man nicht mit den Leuten sprechen, mit denen man tagtäglich auch spricht. Oder durch andere Systeme, das WhatsApp oder hier das Signal oder wie auch immer. Ja, du musst bedenken, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das hat mit Facebook den Vorteil gehabt, dass du bei Facebook recht sicher auch schnell Geld verdienen konntest, wenn du der Erste warst, der Leistungen angeboten hat. Das heißt, du musst Leistungen anbieten. Und in den Leistungen musst du gut sein, damit du beständig liefern kannst. Du fragst dich ja, wo kann ich liefern? Beispielsweise, was kann ich liefern? Ich habe ja keine Ware, ich bin hier ein Arbeiter. Aber du musst dich auch so sehen, im digitalen Zeitalter bist du ein Arbeiter der digitalen Infrastruktur. Das heißt, mach dich dem zunutze, mach dir den Kanälen zunutze, schaff dir ein Umfeld und liefere Content, für das du bezahlt wirst. Wenn du nicht bezahlt wirst, das ist ein Anspruch darauf, dass du die Sache anders herangehen musst. Wenn du nicht bezahlt wirst, selbst die Cents, die liefern dir ein Glücksgefühl, verstehst du das? Die Cents, die Euros und dann später vielleicht 100 Euro und dann 1000 Euro. Ja, du musst auch sehen, wo Ende ist, wo du was Neues anfangen musst, wo du umsteigen musst. Du musst also flexibel sein. Flexibilität ist ein sehr wichtiger Punkt jetzt im digitalen Zeitalter. Die meisten, auch die Hochschulabsolventen, arbeiten dann in Berufen, in denen die vorher nicht zugegen waren im Studium oder als Quereinsteiger dann einsteigen. Aber ich muss sagen, wer kein Hochschulstudium absolviert, hat dann auch schlechtere Karten dann später als Quereinsteiger überhaupt was sagen. Du musst dich fokussieren auf dich. Das heißt, schaff dir nicht ein Business, schaff dir ein Geschäftsfeld. Das ist zu schwer zu sagen, schaff dir jetzt ein Business, du musst jetzt der Unternehmer, Guru des Jahrtausends werden, du liest Bücher, von in 7 Wochen schaffe ich meinen Karriereplan und sowas. Nicht schlecht, aber du musst ganz rational daran herangehen, wie mache ich die erste Monete, wie schaffe ich eine Konversationsrate, wie schaffe ich es, Leute dazu zu bringen, meine Ware dann auch abzunehmen. Das heißt, du musst auch wirtschaftliches Geschick an den Tag legen, in dem Feld, wo du tätig bist, selbst als einer, der Content liefert, als Marketier oder so. Du meinst, es gibt zu viele Marketiers, es gibt zu viele erfolglose Marketiers und es gibt große Fische, die sind auch erfolglos, die haben Kredit gezogen, ernähren sich davon, sitzen später auf der Schuldenfalle. Das musst du auch so sehen. Beweg dich da irgendwo in der Mitte, in der goldenen Mitte. Du musst die goldene Mitte da finden, dass du Abnehmer kriegst. Du fragst dich, wie? Ja, das ist das handwerkliche Geschick. Da kann dir keiner richtig einen Tipp geben, außer du findest einen Mechanismus, den du dann aufbaust, verfeinerst und täglich dann dran feilst. Alleine es zu schaffen, ist natürlich schwer. Viele arbeiten alleine in dem Business. Also als Freelancer oder als Freelance-Teams bist du nicht alleine, aber naja, als Freelancer denkst du, kann ich mich auch nicht vernünftig ernähren. Ich kann meine Wünsche nicht erfüllen, weil ich dann immer noch zu viel zahlen muss. Also Krankenkassenbeiträge und Pflegeversicherungsbeiträge. Ja, ich sag dir, im Graubereich, das muss man auch den Politiker sagen, ist so ein Freelancer de facto auch irgendwie sowas ein Teil des Schwarzmarktes. Manche Freelancer arbeiten de facto als Bürgergeldempfänger in ihren Freelance-Berufen und melden das nicht. Ich weiß nicht, wie viele das melden. Wenn einer da vernünftig verdient, der kann und sollte das melden. Aber die meisten melden das nicht, weil es Anreize vom Staat nicht gibt, dazu was zu verdienen als Bürgergeldempfänger. Man sollte da irgendeine Semiklasse schaffen oder einen steuerlichen Vorteil. Das heißt, meines Erachtens, vielleicht auch als du kannst verdienen, wie viel du willst, in dem Bereich, also wie viel du kannst, und spendest dann einen Teil im Jahresbeitrag, einen freiwilligen Teil unterhalb einer Mindestschwelle. Also du spendest keinen Euro, du wirst zu einer Geldsumme verpflichtet, also im Maximalbereich. Oder eines Prozentanteils als Freelancer. Aber dafür übernimmt der Staat dann die Krankenkassenbeiträge und einen Teil der Pflegeversicherung. Das würde dir dann de facto unter die Arme greifen. Dafür würde ich plädieren. Oder einen anderen Vorschlag stelle ich auch auf die Bühne. die man, naja, das geht ja so, es wird gesprochen von der FDP, man sollte eine Sozialaktienrente schaffen, eine soziale Aktienrente. Das heißt, du bekommst keinen Zuschuss zum Bürgergeld mehr, so richtig, oder musst ein bisschen mehr drauf zahlen, damit der Staat dir die Rente garantiert in Form von Aktien. Aber ich sag dir nicht, jede Aktie wirft per se auch den Long-Gewinn ab. Und wenn das andere Leute für dich tun und das per Zwang, dann hast du weniger Geld in der Tasche, eventuell in der Rente dann mehr, wenn es zugesichert wird. Das heißt, entweder der Staat macht Minus dann, weil es schlecht handelt, oder du bekommst das Geld dann später nicht und zahlst es dann ein. Ich wäre dafür, dass du das Geld dann eben besser sparst über einen gewissen Zeitraum und es anlegst. Selbst das Bürgergeld, aber das ist risikobehaftet. Aber du könntest es wagen. Es gab Ich-AGs, das war aber ein Scheißversuch, das ging in die Hose, da gab es Betrugspotenzial, ja. Ja, das war kein gutes Gebaren. Aber mit Freunden oder mit Bekannten oder selbst mit Kollaborateuren gleicher Art wie du, könntest du ein Unternehmen aufbauen in Form einer kleinen Unternehmensgesellschaft oder einer gemeinnützigen Unternehmensgesellschaft, wo man quasi auch nicht viel mehr zahlen muss, außer Notariatskosten. Und da könnte man auch als Staat sagen, warum soll ich in diese Aktienrente einzahlen, wenn dieser Teil auch mir dann eben sozusagen auch enthalten bleibt auf freiwilliger Basis. Das heißt, ich willige ein, dass dieser Teil mir enthalten bleibt oder zurückgespiesen wird dann eben, wenn ich es nicht will. Das heißt, sie wird gesichert und dieser Teil fließt dann ein nach einer Spanne, die du ansparst, eben in eine automatisch verlängerte Option auf ein eigenes Unternehmen. Dann eben mit dem Ausstieg aus dem Bürgergeld oder irgendeinem flexibleren Ausgang aus dem Bürgergeld, wenn du dann Geld erwirtschaftest. Das kann man dann verklausulieren in Gesetze, dass jeder was davon hat. Dann bist du dein eigener Unternehmer. Und als, ich sag dir, als Deutscher mit Migrationshintergrund hast du wahrscheinlich keine gute Zukunft im Berufsfeld, außer du bist ein Spitzenprofi, ein sehr guter Fachkenner, du hattest Glück auch, oder du wirst ständig arbeitslos bleiben. Das musst du ganz ehrlich für dich ins Auge fassen. Das ist aber wiederum kein Aufgebungsgrund. Ich sag dir, als Freelancer oder als eigenverantwortlicher Unternehmer kannst du schaffen, dass du Einnahmen generierst, womit du das machst, was dir Freude macht, und dazu noch Einkommen generierst. Sei dir im Klaren dessen sicher, dass du da nicht Millionär wirst, da auch vielleicht verdienen wirst wie alle anderen auch, aber du machst das, was dir gefällt. Du machst ihm das, was dir es bringt. Am Ende kannst du immer noch Bürgergeld beziehen. Das Leben ist nicht so kurz und auch nicht so lang, dass du dir da den Kopf zerschlagen musst. Der Staat könnte dir dabei helfen, du musst die Angebote nutzen. Der Staat hilft jetzt auch den Rentnern in dem Sinne, dass Erwerbsgeminderte jetzt ein halbes Jahr die arbeiten wollen und können, ein halbes Jahr neben der Erwerbsminderungsrente auch arbeiten können. Als Freelancer wünschte man sich dann diesen Vorschlag, den ich hier vom Stapel gelassen habe, dass man steuerliche Anreize bekommen würde, als Freiberufler dann eben unter die Arme gegriffen zu bekommen, wenn man sich verpflichtet, dann einen Teil zu spenden oder nicht zu spenden oder einen Prozentteil abwerfen muss von dem Erwirtschaften. Na klar, ihr könnt da tricksen dann bis zum geht nicht mehr, aber irgendein Teil wird dann versteuert. Das ist dann Abgriff des Staates vom Schwarzmarkt, der ohnehin floriert. Und der Staat braucht den Schwarzmarkt. Das ist eine wirtschaftliche Größe, ohne die ist die Wirtschaft auch nicht richtig gut am Funktionieren. Das ist ein wichtiges Element, der Schwarzmarkt. Ich sage euch, auch dieses Cannabis-Gesetz, das ist ein Vorwand für eine gesellschaftliche Stimulierung, weil es kein Kommerzverhalten gibt in dieser Sache. Es werden keine Coffeeshops in Deutschland geben. Es gibt dann irgendwelche Vereine, für die du zahlen musst. Ich weiß nicht, wie hoch sich dann die Gebühr der Vereine dann bezahlt, ob du dir als Bürgergeldempfänger dann leisten kannst für so einen Verein da oder wenn du Pflanzen anbauen kannst. Ich weiß nicht, ob du Pflanzen anbauen kannst oder ob du das Endprodukt einfach rauchen willst. Also, Ich weiß nicht, wie das da aussehen wird, wo es die Vereine geben wird, wie das ausgestaltet wird, welchen Aufwand da gibt, dass sich da, wer ist da, Herbert Reul da aufregt mit Scheiß und alles. Kann ich hier als hier, ja, ich Polizeiansinnungsbehafteter, kannst du dir da hier das Buch zuklappen? Weil dieses Gesetz auch dazu geschaffen worden ist, rückabwickelnd, und das ist kein hier Bürokratiemonster, sondern eher dazu gedacht, die Staatsanwälte zu entlasten, damit die hier einfach hier mal stempeln und für den Scheißvergehen, wo da festgestellt worden ist, wo da einer hier mit 5 Joints rumgelaufen ist und noch 2 Gramm auf der Tasche, dass die einfach fallen gelassen werden. Da brauchst du hier in die Akte auch schauen, einfach nur einstellen. Ob es da früher, naja, es war strafbar. Aber jetzt nicht mehr. Da muss man auch so sehen. Da wird die Polizei entlastet, da muss sie mit dem Scheiß nicht mehr beschäftigen. Das Problem ist, es kann zu Gewalt kommen bei solchen Delikten. Und in diesem Umfeld, das sollte man bedenken. Und der Schwarzmarkt wird durch dieses Gesetz natürlich nicht befeuert, eher befeuert, aber nicht abgemildert. Ja, es werden immer noch, und die Tendenz, ich weiß es nicht, wie groß die Tendenz ist bei den über 40-Jährigen, da Gras zu rauchen zum ersten Mal. Das sind Langzeitkonsumenten, die da einsteigen werden. Oder die Sorge ist befürchtet und auch wahrscheinlich auch gerechtfertigt, dass dann Neueinsteiger, also Jugendliche, dann eher konsumieren. Das war auch ein Vorwand, die Kinder zu schützen. Ist nicht dazu gekommen, aber der medizinische Zweck ist zweifelhaft oder eher mäßig. Es ist eine Stimulanzwirkung. Das ist wie bei Kaffee früher. Früher war Kaffee verboten, weil man dachte, es Putsch, es war Teufelswerk. Jetzt ist das jetzt mehr legal und die Bürokratie wird entlastet. Da würde ich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so ein hier Kapitalschlamassel ist für den Staat. Das gibt dem Bürger die Freiheit, es zu besitzen. Das heißt, du kannst es rauchen. Also, ja, dann bist du ein bisschen frei jetzt in der Hinsicht. Man würde sich wünschen, dass mehr Optionen geben würde vom Staat, Geld zu verdienen. Also, es gibt im Markt, der Markt ist frei, da gibt es Anreize. Du musst dich im Klaren sein, was für Gesetze es da funktionieren, also welche Gesetze da funktionieren im Einklang, also die AGBs, wenn du die liest. Das sind Rechtsmaßstäbe, da musst du dich auskennen, was ist für dich drin auf der Plattform, was ist für dich nicht drin auf der Plattform. Und ja, da kannst du Kapital draufschlagen. Du kannst auch auf Plattformen, ja, es gibt Plattformen, zum Beispiel dieses Shopify. Das wird gepriesen jetzt als das neue eBay oder das neue Verkaufsinstrument. Ja, wäre ich ein wenig vorsichtig. Vielleicht ist das gut, vielleicht gibt es Alternativen wie Permashop oder wie das heißt. Permashop, glaube ich, war es. Das ist ein Open Source und bei Open Source sage ich dir, da bist du im Vorteil. Weil bei Open Source die Software auch mittlerweile so ausgereift ist, dass du dir Werkzeuge suchen kannst, womit du Mehrwert schaffen kannst. Ich sag dir hier zum Beispiel OBS Studio, Open Broadcaster Studio, ist Open Source. Was, du fragst dich, wie die Geld verdienen? Ja, das kann ich dir wahrscheinlich sagen. Die haben eine Foundation oder haben erstmal programmiert. Die waren auch nicht spitzenreif im Geld am Anfang und bekommen jetzt Geld, weil die Leute sehen, das wird angewendet und wir bekommen Geld dafür und das ist auch gut so, weil du als Open Source Klient dann auf diese Dienste zugreifen kannst. Das ist eher Mehrwert für alle. Die beziehen Geld, wo du dich überhaupt nicht drum kümmern musst und du kannst Geld schaffen, indem du Videocontent machst oder hier so TV-Sendungen oder halt Videos machst für YouTube oder was auch immer du da auch machen kannst. Also der Umfang von OBS Broadcaster Studio ist groß oder von Audacity, sage ich dir, das sind Tools, Aufnahmetools, die sind Open Source. Da gibt es auch viele Gratis-Programme oder Freemium-Programme. Da musst du ein bisschen zahlen, nicht so viel oder ein wenig. Musst du da eben dich in den AGBs, wie ich schon hatte, auskennen, was für dich im Einzelnen drin ist. Du musst dich mit der Materie befassen und auch stark. Wenn du stark mit der Materie befasst, dann weißt du, was für dich drin ist, was für dich drin steckt. Des Weiteren sind die meisten Plattformen der Social Media. Social Media ist free, ja. Social Media, wenn du kein Shit-Contenter bist oder ein Produzent von irgendwas, na, ich würde sagen, wenn die Leistung irgendwie optimisiert wird, wie du die jetzt schon machst, das heißt zugeschnitten auf ein Kundenfeld, dann kannst du es anbieten. Wie du es anbietest, musst du dir im Klaren sein. Da kann ich dir keinen Tipp geben oder kann ich es schon. Aber ich sag dir, du musst dir den Kopf drüber machen. Wie liefere ich es an den Endkunden? Was ist mein Markt? Wer liest das? Aber da siehst du ja schon an den Klickzahlen. Wenn die auch hoch sind, das taugt dir ja auch schon, wenn dich jemand liest oder dich hört. Das heißt, du kannst damit auch schon mehr oder weniger neben dem Einfluss, den du dir schaffst oder das Renommee, das du dir verschaffst durch die Beiträge, die du schaffst, kannst du auch Geld verdienen, wenn du richtig daran herangehst. Also theoretisch, wenn es jemandem gefällt und er dir dafür zahlt, selbst der Erste, und du die Kostenanalyse durchgeführt hast, das heißt, der Kosten-Nutzen-Faktor in der Zeit, in der du es herstellst und was du für einen Preis verlangst, indem du es verlangst und rüberbringst auf den Markt, ist das eine wertvolle Sache. Es ist nicht rentabel, wenn dir dabei zu viel Geld weggeht. Zeit, wenn, ja, ich sag dir, als Freelancer Zeit hast du. Freelancer arbeiten auch nicht 8 Stunden am Tag. Bei Freelancer Open Office Anwendungen, die wir hatten bei Corona, ich weiß nicht, wie viele da in Open Office gearbeitet haben, also Home Office und so ein Scheiß. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mit den Programmen und jetzt mit der digitalen Infrastruktur, die es gibt, du kannst auch Meetings organisieren mit Zoom. Zoom ist auch umsonst zum Teil. 40-minütige Konversationsmodelle, wo du mit Leuten sprechen kannst, die du siehst, wo du auch aufzeichnen kannst und das auch ins Netz stellen kannst, wie du meinst, oder eben mit Leuten sprichst über Themen. Du kannst da quasi dir unvorstellbare, imaginäre Felder suchen, also ich weiß nicht, News, Lifestyle, was immer du da ansprechen willst. Du kannst mit Leuten dich treffen und da gibt es Meetup. Da kannst du dir eine Gruppe gründen, kannst dich mit Leuten da konversieren, musst halt gut auftreten und danach kannst du da mit Zoom locker einsteigen. Da brauchst du das Bezahlfeature nicht. Die Bezahlfeatures sind gut bei Zoom. Es gibt auch Microsoft Teams, ich weiß nicht, wie gut das ist. Das ist eben mit mehr Teilnehmern, aber das ist nur ab paar Sitzungen kostenfrei, später dann eben nicht mehr. Aber bei Zoom, de facto, ist 40 Minuten Konversationsstoff kostenlos. Also Meetings, die sind kostenlos. Das ist ein Feature, das geblieben. Und wenn dir das nicht gefällt, dann such dir was anderes. Aber das ist ja auch schon so gut. Wenn du dann über 40 Minuten gehst, arrangierst du dir halt ein Meeting. Wer spricht schon? Ja, ich spreche jetzt schon 36 Minuten hier alleine vor mich her. Und du hörst das oder wenn es dir gefällt, na, freut's mich. Ja, dann würde ich sagen, mach das. Es gibt Hilfswerkzeuge oder du schaust dir an, zum Beispiel Substack. Das ist keine schlechte Plattform, da kannst du Geld verdienen als Contenter. Und du kannst überschreiben über Teamwork, schau dir mal das mal an, in welchen Subkategorien die Leute schreiben. Das ist minder bekannt nicht, aber ist auch nicht so der Übersteiger jetzt im Internetbereich, wie zum Beispiel Facebook, X und sowas. Aber das ist schon ein bisschen mehr oder weniger etabliert, aber Spieler jetzt, der Substack, also sind neu auf dem Markt, nicht so richtig neu, aber auch schon dabei und die zahlen dafür, dass du schreibst. Du schreibst und Subscriber, du kannst dir per Beitrag oder per Monat als Subscriber-Limit setzen und die Leute zahlen dann für das Gelesene von dir. Da kannst du schreiben, wenn es den Leuten gefällt, bezahlen sie dich. Wenn die Plattform dann zahlt, bist du im Plus. Ja, du musst dir dein Level setzen. Wie viel will ich verdienen? Ja, ist gut. Wie viel kann ich verdienen? Noch besser. Und das Realistische daran ist, du musst ausprobieren und ausloten. Wenn du zu wenig nimmst für das, was de facto eine gute Leistung ist, bist du im Schlechten beraten. Du musst gute Preise setzen. Na, gute Preise jetzt, apropos gute Preise, ich muss sagen, Fiverr in Amerika, das war nicht so gut, das war Ramschprodukt. Fiverr Deutschland ist besser, da kannst du auch nicht die überall knallharten Preise erzielen, aber für Freelancer ist das ein gutes Modell, Fiverr Deutschland. Das geht da nicht um 5-Euro-Bereiche, ja, es gibt da auch Kleinstleistungen, aber ich muss dir sagen, im Bildbearbeitungsbereich, zum Beispiel Aufhellen von Bildern, wenn du ein guter Grafikdesigner bist, das machst du ja im Handumdrehen, ein gutes Bild. Ja, oder auch besseres Bild oder eine Kreation eines Bildes kannst du anbieten. Da gibt es, weiß nicht, Höchstbereiche, kann ich nicht sagen, vielleicht dreistellig drüber, aber du kannst da im Extra-Menü, musst du mal schauen, da gibt es Leistungen, die kannst du dann extra anbieten. Außer der herkömmlichen Leistung, die du dann anbietest. Keine schlechte Plattform und auf Masse bezogen, das heißt, wenn du Massenanbieter bist, einer Leistung, die wieder reproduzierbar ist und nicht unbedingt einer Massenleistung, aber einer gleichartigen Leistung, zum Beispiel ein bisschen Finanzwirt, jetzt bist du arbeitslos geworden oder du kannst jetzt als MBA Businessaufgaben erledigen, da kannst du dich da zur Kostenanalyse oder Controlling mal als externer Berater oder was auch immer da anbietet. Vielleicht verdienst du da was. Die Seite ist nicht hammer bekannt, aber unter Umständen bei Freelancern auch viel. Da gibt es gewisse Seiten. Ich sage dir hier nur die herkömmlichen Mainstream-Seiten des Stoffes. Ja. Musst du mal gucken, musst du googeln, musst du mal Suchmaschinen benutzen. Außer Google gibt es auch andere Suchmaschinen, die haben andere Suchergebnisse. Da musst du mal gucken. Bing ist nicht schlecht. Ja, musst du mal gucken, ne? Also, was Geld bringt, das bringt Geld, ne? Aber ob es Geld bringt, taugt nur anhand dessen, wenn du es ausprobierst. Wenn du was investieren musst, dann musst du schlau herangehen. Wenn du mit mehreren Leuten was anfangen willst, dann fang mit einem konstant günstigen Modell an. Das heißt, ihr solltet euch vorab absprechen, vielleicht vertraglich oder per Vereinbarung, was ihr da euch zusammenträgt, damit ihr dann später in keinen Streitigkeiten ausartet. Also prozentual nicht ausschlagen, sowas, aber ihr könnt mal vereinbaren, was jeder mal machen soll. Zum Beispiel ein Geschäftsführer führt die Geschäfte für das Handelsunternehmen als ausführendes Organ aus. In einer Aktiengesellschaft sind das Vorstände, die die Geschäfte wahrnehmen, und Aufsichtsräte, die die Kontrollfunktion ausüben. Ich muss sagen, wenn man ein Vorstand in einem Unternehmen ist und gleichzeitig ein Aufsichtsratmitglied eines Tochterunternehmens sein wollen würde, das geht nicht wegen der Kreuzfunktion. Das heißt, ein Tochterunternehmen einer Aktiengesellschaft darf nicht zugleich Vorstand und Aufsichtsrat des Mutterunternehmens und Tochterunternehmens sein, wegen dieser Kreuzfunktion. Man kann aber mehrererseits Aufsichtsratsfunktionen und Vorstandsfunktionen anderer Unternehmen wahrnehmen. Das ist mal dazu zu sagen. Ja, in den heutigen Podcast geht es darum, auszuloten, welche Vorteile der Kapitalismus mit sich bringt. Ein freier Markt schafft Wohlstand, das wissen wir. Aber Wohlstand kommt nicht allen zugute nach dem Buch von Thomas Piketty, weil das oberste Perzentil und das zweitreichste Dezentil dann eben die Profite abschlagen. Aber anhand nicht nur von Arbeitsleistung, sondern durch Kapitalrenditen. Das heißt, das Geld ist schon angelegt, was man da geerbt hat. Da kommt man auch ja auch nicht daran. Also nur die Steuerbehörden. Also da sollte man auch nicht darauf ansetzen. Aber ihr solltet darauf ansetzen, auf Leute, die euch die Möglichkeit eröffnen, Geld zu verdienen. Da könnt ihr schauen, zum Beispiel so Plattformen. Man kann immer den Mehrwert an einer Plattform messbar, skalierend feststellen. Also wenn es Erfolg bringt, sei es durch Klickzahlen, Konversionsraten oder Verkäufe, dann wisst ihr, woran ihr da seid. Ihr könnt auch, ja, ihr müsst jonglieren mit den Seiten. Also ihr könntet da so eine Art überlappende Swap-Funktion in Gang bringen. Das heißt, nicht den gleichen Content auf mehreren Pages bringen, aber mal verlinken. Zum Beispiel Reddit ist eine gute Page, wo ihr eine kleine Nachricht mit dem Link senden könnt, die dann gehypt wird, wo die Leute das hören. Das ist eine gute Page. Bei Reddit könnt ihr dann halt auch, ja, was soll ich sagen? Also zum Beispiel Torrent-Handel initiieren, hier Torrent to Share oder ist ein guter Mann. Der verkauft Torrents. Also ich sage euch als Beispiel Torrents. Könnt ihr liefern, Audio-Files, Text-Files, wie auch immer. Das geht dann halt an Torrent-Börsen oder hier BitTorrent oder MüTorrent oder halt die Torrents landen auch bei Archive.org. Die Page ist sehr zu empfehlen. Das ist ein Archivar, so Online-Bibliothekar und Online-Konglomerat an Dateien. Also halt an allen möglichen Torrents, zuweilen auch Audio, Video und Text und Bilddateien. Ja, also da die Page, die ist sehr zu empfehlen. Da gibt es auch viele Bücher, also auch, die man da auch lesen kann. Also auch Freiware. Oder halt, wenn ihr im PDF-Bereich da arbeitet und da Bücher lesen wollt, das gibt es auch. Da empfehle ich euch PDF Room. Das ist eine gute Page. Die machen zwar ein bisschen Affiliate-Werbung für Amazon halt. Die Bücher, wenn ihr das seht, seht ihr Vorschlagsseiten für ähnliche Bücher, Ah, da gibt es aber genügend gute Bücher bei PDF Room. Und die sind halt aufgebaut, dass ihr die downloaden könnt. Ja. Oder PDF Drive.com oder QPDF. Da sind PDF-Seiten, da gibt es Bücher. Also wenn ihr per Suchbegriffen da nachschlagt, findet ihr Bücher. Das sind gute Seiten. Oder PDF Coffee ist eine gute Seite. Da gibt es auch andere Seiten, die sind mal sprachenischenmäßig unterwegs. Wenn ihr mal guckt bei Similar.org oder Similar Pages, bin nicht sicher, ob das Similar.org heißt oder aber Similar Pages, ihr könnt das mal eingeben in der Suchmaschine. Sie liefert euch Seiten aus, die ähnlich sind. Oder Alternative to Org gab es mal, Alternative to Net gibt es auch noch eventuell. Ich bin mir nicht sicher jetzt. Genau, habe ich früher mal geguckt. Da gibt es vernünftige Alternativen zu kommerziellen oder beziehungsweise zu den großen Fischen. Ihr gibt da ein, der gibt euch ein. Was gibt euch an, was es da für Pages gibt, die ähnlich sind oder einen ähnlichen Ranking haben. Und da fällt mir auch eine gute Idee ein, ihr könnt das ranken. Ihr könnt die Masse auch verkaufen. Wenn ihr ein bisschen bildgrafisch unterwegs seid, da könnt ihr halt so eine Ranking-Börse aufbauen, wo ihr die Pages rankt und Comment setzt oder halt dann guckt, wie viel na Analytics-mäßig könnt ihr da was sehen, eventuell, was die am Page-Ranks haben, oder ihr könnt ein Page-Rank erarbeiten mit einer kleinen grafischen Bilddatei. Das geht alles hier auch schon mit Blog-Software, also Blogger und WordPress. Seid ihr dabei, ja? Da könnt ihr auch schon so einen Blog starten, könnt ihr über die sprechen, könnt ihr die mal bewerten, könnt ihr die mal. Das ist ein Mehrwert, also da schafft ihr den Zulauf, das ist kein Affiliate, also ihr könnt Affiliates da rausschlagen, aber ich weiß nicht, ob das für dich ist oder ob ihr da selber mal Fuß fassen wollt oder Rankings. Also generell Rankings, wenn ihr schlau seid im Bereich von Commerce oder E-Commerce oder was auch immer für einen Anbieter, da könnt ihr da auch mit solchen Rankings mal auch, könnt ihr Rankings entweder verkaufen oder Werbung schalten. Bei Blogger ist es sehr einfach, wahrscheinlich durch AdSense machbar. Könnt ihr einstellen in den AdSense-Bereichen, wie die Werbung da platziert ist. Nicht zu viel, würde ich sagen, also nicht überschwappen, aber eine gute Page mit einer vernünftigen Werbeausrichtung schafft dann auch ein bisschen mit Klickzahlen ein wenig Geld dann auch in die Kasse. Ihr müsst da auch nicht ständig neu ranken oder was. Also ihr rankt die einmal die Woche und dann habt ihr die. Ja, also das ist hier zum Thema, wie verdiene ich so ein wenig Geld als freier Akteur. Also ihr seid auf euch selbst angewiesen in dieser Richtung. Alleine oder im Team, ja, da könnt ihr was erreichen. Ja. Ja, zurück zum Thema hier. Also der Grünbereich, der ist ausschweifend stark vertreten. Da muss ich sagen, im Geldeswesen könnt ihr da auch was veranschlagen mit Social Entrepreneurship, wenn ihr eine gute Idee habt, wie aus umweltverträglichen Sachen auch vernünftig da rausschlägt. Das Fundraising ist ein bisschen out, aber bei YouCan2 gibt es noch gemeinnützige Projekte. Und da könnt ihr es anlegen auf eine vernünftige Form eines Zeitablaufsdatums. Das heißt, das läuft ständig und das Geld kommt ständig an. Die nehmen höheren Prozentsatz für gemeinnützige Sachen, da es länger dauert. Ich war da länger auch schon nicht mehr auf der Page, weil ich finde, Crowdfunding ist irgendwie in die Sackgasse geraten mit Scheißanbietern, aber nicht YouCan2, die sind ganz gut. Sehr wenig bekannt, schätze ich, aber die sind fair und gut. Andere Anbieter wie Seedmatch fand ich nicht so gut. Die hatten auch keine PayPal-Anbindung und was auch immer, was da draus geworden ist, soll aber nichts heißen, ist meine eigene Meinung dazu. Weiß ich nicht, ob es die noch gibt. Also, bei Kickstarter waren gute Projekte, Indiegogo, weiß ich nicht, was die jetzt machen, waren früher auch gut vertreten. Ja, also wenn ihr eine Idee habt, das kostet im Grunde nichts. Mit einem Fixbetrag oder mit einem Betrag zu flexiblen Zeiten. Ihr müsst halt die Perks erledigen, also die nachbearbeitenden Arbeiten. Ja, und da müsst ihr euch was ausdenken und im Team oder nicht im Team, wenn ihr ein Video machen wollt, macht das ruhig. Grafisch, da empfehle ich euch Blender, Open Source, richtig gutes Programm oder auch GIMP. Fotobearbeitungsprogramm arbeitet auch, soweit ich weiß, kompatibel mit Blender zusammen. Krita ist ein super Programm, super Malbearbeitungsprogramm und Bildbearbeitungsprogramm oder Dark Table ist ein gutes Programm, MyPaint, das ist alles Open Source. Open Source, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Bereich, wo dir was gegeben wird, Werkzeuge und du kannst schon damit bauen und die sind nicht irgendwie so, du musst sie nicht kaufen, die geben die dir einfach in die Hand. Und jeder hat was von dir, was von du hast, was von Open Source ist ein sehr guter Bereich. Ja, es lohnt sich. Was Leute da zusammen programmieren, also ich kann persönlich nicht programmieren, aber ich finde gut, was die Leute da machen. Ja, es lohnt sich also. Vielleicht sollte man auch da mal einsteigen, programmieren. Umgebung Bücher kaufen, da mal was machen, wenn es ohne Studium geht und man es versteht. Also ist auch eine Investition in eigene Projekte, also kann man auch anfangen. Also wäre auch interessanter Standpunkt für mich, da anzufangen. Also ich habe es noch nicht gemacht, aber wäre interessant. Ja, also zu diesem Buch jetzt, zu dem von Kohei Saito, ich finde, das ist ganz gut geschrieben. Also ich weiß nicht, inwieweit das ins Japanische noch besser taugt, weil übersetzt ist das schon ganz gut. Nur ich finde, bezugnehmend auf Karl Marx zu sagen, er wäre ein Vorreiter für so ein Statthalter, so ein immanenter Statthalter für den Kommunismus, ist zwar der Sache nach richtig, aber den Kommunismus zu preisen ist nicht gut. Der Kommunismus schafft einen Fehlanreiz. Weil, ja, er sagt ja auch, wir befinden uns in einer Systemkrise, sieht Kapitalismus als ein System. Ich sehe Kapitalismus als kein System, sondern als Wirtschaftsmodell. Ein System ist Demokratie, das ist ein System, das wir jetzt vorherrschend haben. Oder halt Wirtschaftsmodelle. Halt, China ist de facto irgendwie eine gelenkte autokratische Form einer Plutokratie oder halt, naja. Wenn man es so nehmen würde, de facto auch kein Kommunismus, sondern eher mehr mit demokratischen Elementen eine Kratie von einzelverfügbaren Leuten, die halt sich da, ja, ich würde sagen, das geht da nicht ums Bereichern, die führen den Staat, da geht es vielleicht auch darum, sich zu bereichern, was anderes Modell mit anderer immanenter Ausprägung ideologischer Art in China, aber das ist de facto eine Demokratie per Anschein, also wird gewählt, das China-Komitee, also KP oder China-Kongress, da gibt es halt solche Sachen. Aber die sind wirtschaftlich, wenn man bedenkt, dass die aus den kommunistischen, also VR-China früher, aus dem Kommunismusbereich kamen, oder kommunistisch veranlagt waren, dank Mao Zedong, ja, dass die jetzt halt von Masse auf eher bessere Produktionsarten umgestiegen sind, anhand des Humankapitals. Sie verstehen, ein soziologischer Begriff, der uns näher führt, dass in China es viele Leute gibt und durch die bessere Ausbildung derer, obwohl es jetzt auch schon Probleme gibt, die unterzubringen. Es gibt zu wenige Stellen für zu wenige Leute und auch keine Arbeit für normale Arbeiter oder halt Überqualifizierte, wie die sagen, also die sondieren da aus. Hier gibt es nicht zu viele in Deutschland Überqualifizierte, sondern einfach nur zu wenige Stellen oder die Stellen werden nicht besetzt oder wollen nicht besetzt werden, ja, oder es ist halt schwer tauglich an Jobs zu kommen. Sollte ich aber, wie gesagt, durch mancherlei Tipps auch von mir euch nicht die Augen zuschlagen zu lassen. Und ihr könnt ihr was machen. Aber das ist, wie gesagt, hier so ein Rundumschweif von Systemen zu moderner Ausprägung solcher Ausrichtungen wie so Globalisierung und auf der anderen Seite klimaschädlichen Elementen wie der Umweltkrise, was durch die Globalisierung einträglich geworden ist, oder halt ist ein Semi-Effekt. Durch die Globalisierung halt entstanden viele Treibhausgasemissionen, da die Globalisierung dazu geführt hat, dass das Kapital sich vermehrt hat. Ja, Globalisierung kann man auch so sehen, dass die Staaten eher näher aneinander gerückt sind und der Handel dann durch freie Ausprägung dann halt zu mehr Kapitalakkumulation in Western Europe, also in Westeuropa geführt hat. Ja, aber nicht zu vergessen, volkswirtschaftlich ist China stark unterwegs. Anhand des von mir erwähnten Humankapitals, was die Industrie jetzt taugt, um die jetzt weiter zu befeuern, wird sich zeigen. Wir sind jetzt auch nicht mehr der per se Billiglohn, die Billiglohnland und Billigproduzent. Also Billiglohnland ist wahrscheinlich jetzt Bangladesch, also als führendes Billiglohnland, weil man muss sagen, Afrika, so in Bengal, wo Textil hergestellt wird, Bengalien. Bengalien ist aber nicht Bengal. Also müsst ihr auch bedenken. Also Bengalien ist da bei Malaysia. Und Bengal ist ein Staat in Afrika. Also da sind beides Textilproduzenten. Und die schaffen das für sehr hohe Stückzahlen zu sehr niedrigen Lohnkosten. Das heißt, es wird geoutsourced und durch das Lieferkettengesetz, welchem die FDP dann nicht zustimmen wollte, weil es einen Aufwand für deutsche Unternehmen schafft, das ist auch de facto richtig. Durch das Lieferkettengesetz wären die ermächtigt, an den Pranger gestellt zu werden oder halt juristisch belangt zu werden, wenn Schaden an der Umwelt genommen werden würde und es dazu kommen würde, dass da irgendwie halt der Körper vielleicht unversehrt nicht mehr geblieben ist, wie bei so Ölpesten oder anderen Katastrophen, die verursacht worden sind durch andere Unternehmen, halt wie durch BP in Mexiko. Und ja, da wurden Leute auch schon belangt, also international. Da gab es einen Fall auch in Nigeria, soweit ich weiß. Von BP war es nicht, war es. BP war es nicht, es war Shell war es, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, will euch nicht falsch informieren. Muss ich mal nachschlagen, aber den Fall gab es in Nigeria. Das wurde zum Anstoß wahrscheinlich genommen, das Lieferkettengesetz EU-weit unterzubringen, dass halt die Haftung erstreckt wird. Die FDP war dagegen wegen dem bürokratischen Aufwand für Unternehmen. Das ist auch richtig, weil mittlere Unternehmen, die haben eine Personaldecke, die müssen wahrscheinlich neu einstellen oder outsourcen, was auch immer da halt, wo wird was geliefert, wie und wann und warum. Das protokollierungsmäßig darzustellen, ist ein bürokratischer Aufwand. Vielleicht war die FDP da mehr dagegen. Der Widerstand oder halt die Haltung dagegen hat sich jetzt geändert. Wahrscheinlich gab es Druck in diplomatischen Kreisen, dass das Lieferkettengesetz jetzt doch umgesetzt wird. Ja. Deutschland hat sich da enthalten. Die FDP war dagegen. Ja. Das ist mal dazu. Um es jetzt zum Schluss mit einem Witz abzurunden: In einem kommunistischen System sind Plutokraten am Werke. In einer Demokratie werden den Plutokraten Schranken gesetzt. Durch Lobby-Control oder halt durch die Gesetze oder durch feste Obergrenzen des Gehaltsniveaus. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören an dieser Stelle. Bleiben Sie uns gesund. Händler TV repräsentiert wieder.